Abschnitt 6 aus Die Pickwickier, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sechstes Kapitel. Ein kurzes Kapitel, in welchem unter anderem berichtet wird, wie Herr Pickwick es über sich nahm zu fahren und Herr Winkle zu reiten und wie sie beide damit zurechtkamen. Hell und heiter war der Himmel, balsamisch die Luft und alles umher köstlich anzuschauen, als Herr Pickwick an der Balustrade der Brücke von Rochester lehnte, die herrliche Natur betrachtend und das Frühstück erwartend. Die sich vor seinen Blicken ausbreitende Landschaft bot in der Tat eine so reizende Aussicht dar, dass sie auch wohl auf ein weniger beschauliches Gemüt ihres entzückenden Eindrucks nicht verfehlt haben würde. Dem Beobachter zur Linken lag die verfallene Mauer an manchen Stellen unterbrochen und an anderen in rohen und schweren Massen über das schmale Ufer vorhängend. Die ausgezackten und scharf gezeichneten Uferfelsen bedeckten dichte Bündel von Seegewächsen, die in jedem Lufthauch erzitterten, und der grüne Efeu rankte sich melancholisch um das düstere, verfallene Gemäuer. Hinter demselben erhob sich das alte Schloss mit seinen dachlosen Türmen, deren massive Mauern zerbröckelten, aber ebenso stolz von ihrer früheren Macht und Festigkeit erzählten wie damals, wo sie vor 700 Jahren von Waffenklang oder festlichem Geräusch ertönten. Auf jeder Seite dehnten sich die Ufer des Medway mit Saatfeldern und Wiesen bedeckt, hier und dort mit einer Windmühle oder einer fernen Kirche, so weit als das Auge sehen konnte. Eine reiche und bunte Landschaft darbietend, deren Reiz die wechselnden Schatten noch erhöhten, welche ebenso schnell darüber hineilten, als die leichten Wolken in dem Licht der Morgensonne fortzogen. Der geräuschlos dahingleitende Fluss spiegelte das klare Himmelsblau und die Ruder der Fischer tauchten mit einem hellen, plätschernden Tone in das Wasser, als ihre schweren, aber pittoresken Boote langsam den Strom abwärts glitten. Herr Pickwick wurde aus seinen angenehmen Träumen, in welche ihn diese Szenerie eingewiegt hatte, durch einen tiefen Seufzer und einen leichten Schlag auf seine Schulter geweckt, und als er sich umwandte, stand der trübsinnige Jemmy vor ihm. »Betrachten Sie die Aussicht?« fragte der Trübsinnige. »Jawohl«, versetzte Herr Pickwick. »Und gratulieren sich selbst zu Ihrem frühen Aufstehen?« Herr Pickwick nickte mit dem Kopfe. »Ach, man sollte immer früh aufstehen, um die Sonne in ihrem vollen Glanze zu sehen, denn sie strahlt selten so hell während des übrigen Tages. Der Morgen des Tags und der Morgen des Lebens gleichen sich nur zu sehr.« »Sie haben recht, Sir«, sagte Herr Pickwick. »Wie oft pflegt man zu sagen«, fuhr der Trübsinnige fort, »der Tag fängt zu schön an, um so zu bleiben. Und wie gut lässt sich dies auf unser tägliches Leben anwenden. Oh Gott, was wollte ich drum geben, wenn ich die Tage meiner Kindheit zurückrufen oder sie für immer vergessen könnte?« »Sie haben viel Trauriges erlebt«, sagte Pickwick teilnehmend. »Allerdings«, versetzte der Trübsinnige hastig, »mehr als der, welcher mich jetzt sieht, für möglich halten sollte.« Hier schwieg er einen Moment und setzte dann hinzu: »Ist Ihnen wohl je an einem solchen Morgen schon der Gedanke beigekommen, dass im Ertrinken Friede und Seligkeit liegen könnte?« »Gott steh mir bei, nein«, erwiderte Herr Pickwick etwas von der Balustrade zurücktretend, weil ihn der Gedanke an die Möglichkeit erschreckte, dass der Trübsinnige ihn hinunterschleudern könnte, um ihn den Versuch machen zu lassen. »Ich bin schon oft mit dem Gedanken umgegangen«, fuhr der Trübsinnige fort, ohne Herrn Pickwicks Bewegung zu beobachten. Das stille, kühle Wasser scheint mir eine Einladung zur Ruhe und zum Frieden zu murmeln. Ein Sprung, ein Plätschern, ein kurzer Kampf. Es gibt einen augenblicklichen Wasserwirbel. Er nimmt allmählich ab und wirft immer kleinere Wellen. Die Gewässer schließen sich über dem Kopfe und alle Erdenleiden sind vorüber. Die eingesunkenen Augen des trübsinnigen Mannes leuchteten hell, während er so sprach. Doch seine momentane Ekstase wich sogleich wieder seiner gewohnten Ruhe und er fuhr gelassen fort. »Genug davon. Ich möchte wegen einer anderen Angelegenheit mit Ihnen sprechen. Sie baten mich vorgestern Abend, Ihnen vorzulesen und hörten aufmerksam zu, während ich dies tat.« »Allerdings«, versetzte Herr Pickwick, »und ich meinte wirklich, ich bat nicht um Ihre Meinung und ich bedarf derselben nicht«, unterbrach ihn der Trübsinnige. »Sie reisen zum Vergnügen und zur Belehrung. Was meinen Sie, wenn ich Ihnen ein interessantes Manuskript mitteilte? Doch merken Sie wohl, interessant nicht etwa wegen seines widernatürlichen und unwahrscheinlichen Inhalts, sondern als ein Blatt aus der Romantik des wirklichen Lebens. Würden Sie es wohl dem Club mitteilen, dessen Sie so häufig erwähnten?« »Unfehlbar«, erwiderte Herr Pickwick, »wenn Sie das wünschen. Es würde sodann den Clubakten einverleibt werden.« »Sie sollen es haben«, fuhr der Trübsinnige fort und fragte nach Herrn Pickwicks Adresse. Nachdem ihm Herr Pickwick seine und seiner Freunde wahrscheinliche Reiseroute bezeichnet hatte, notierte sie der Trübsinnige sorgfältig in einer schmutzigen Brieftasche, lehnte Herrn Pickwicks dringende Einladung zum Frühstück ab, begleitete ihn bis nach seinem Gasthaus und ging darauf langsam von dannen. Herrn Pickwick wurde von seinen drei Reisegefährten beim Frühstück erwartet, das bereits in lockendem Arrangement aufgetragen war. Sie nahmen Platz und gekochter Schinken, Eier, Tee und Kaffee begannen mit einer Schnelligkeit zu verschwinden, die sowohl von der Trefflichkeit der Tafel als von dem guten Appetit der Reisenden zeugte. »Aber jetzt müssen wir an Manor Farm denken«, sagte Herr Pickwick. »Wie wollen wir die Reise dahin machen?« »Es wäre vielleicht das Beste, wenn wir den Kellner darüber fragten«, versetzte Herr Tubman, und infolge dieses Vorschlags wurde der Kellner gerufen. »Dingley Dell, 15 Meilen, meine Herren, Feldwege, Postpferde, meine Herren?« »In einer Postchaise würden nur zwei von uns Platz haben«, bemerkte Herr Pickwick. »Das ist wahr, Sir. Bitte um Entschuldigung, Sir. Sehr hübscher, vierrädriger Wagen, Sir. Ein Sitz für zwei Herren, einer für den, der fährt. Oh, ich bitte um Vergebung, Sir. Hat nur für drei Platz.« »Was ist da zu tun?« fragte Herr Snodgrass. »Vielleicht beliebt es einem von den Herren zu reiten«, versetzte der Kellner nach Herrn Winkle blickend. »Sehr gute Reitpferde, Sir. Wenn einer von Herrn Wardles Leuten nach Rochester kommt, kann er es zurückbringen, Sir.« »Das lässt sich hören«, sagte Herr Pickwick. »Winkle, wollen Sie reiten?« In den verborgensten Tiefen von Herrn Winkles Herzen stiegen schlimme Ahnungen bei dem Gedanken an eine Probe auf, die er von seiner Reitkunst ablegen sollte, weil er aber diese um keinen Preis beargwohnt sehen wollte, so erwiderte er sogleich mit der größten Zuversicht: »Mit Vergnügen, ich gebe dieser Art zu reisen vor jeder anderen den Vorzug.« Herr Winkle hatte das Schicksal herausgefordert, jetzt konnte er nicht anders. »Um 11 Uhr muss der Wagen und das Reitpferd bereitstehen«, sagte Herr Pickwick. »Sehr wohl, Sir«, versetzte der Kellner und entfernte sich. Nach dem Frühstück verfügten sich die Reisenden auf ihre Zimmer, um die Kleider zu wechseln und ihre Effekten einzupacken. Herr Pickwick hatte seine Vorbereitungen beendigt und betrachtete eben vom Fenster des Gastzimmers aus die Vorübergehenden auf der Straße, als der Kellner eintrat und ankündigte, dass der Wagen bereit sei. Eine Meldung, welche durch das Erscheinen des Cabriolets vor dem Hotel sogleich bestätigt wurde. Es war ein seltsamer, kleiner, grüner Wagenkasten auf vier Rädern mit einem niedrigen, schmalen Sitz für zwei Personen und einem hohen Bock für eine dritte, von einem mächtigen Braunen gezogen, der in seinem Knochenbau eine kräftige Symmetrie entwickelte. Daneben stand ein Stallknecht, ein anderes ungeheuer großes Pferd am Zügel haltend, anscheinend ein naher Blutsverwandter des Tieres vor dem Wagen, welches für Herrn Winkle gesattelt war. »Lieber Gott«, rief Herr Pickwick aus, als er mit seinen Freunden vor die Tür trat, »lieber Gott, wer soll denn fahren? Das hätte ich mir nicht vorgestellt.« »Das müssen natürlich Sie tun«, sagte Herr Tubman. »Natürlich«, pflichtete Herr Snodgrass bei. »Ich«, entgegnete Herr Pickwick, »seien Sie nur außer aller Sorge, Sir«, fiel der Stallknecht ein, »ich versichere Sie, der Braune ist geduldig wie ein Lamm, ein Kind kann ihn regieren.« »Er ist also nicht scheu?«, fragte Herr Pickwick. »Scheu, Sir, er würde nicht scheuen, und wenn er an einem ganzen Wagen voll Affen mit verbrannten Schwänzen vorbei müsste.« Gegen die letzte Versicherung ließ sich nichts einwenden. Herr Tubman und Herr Snodgrass stiegen ein, und Herr Pickwick setzte sich auf den Bock. »Nun, glänzender William«, sagte der Stallknecht zu seinem Adjunkten, »gib dem Herrn die Zügel.« Der glänzende William, wahrscheinlich wegen seines glatten Haars und seines pausbackigen Gesichts so genannt, legte die Zügel in Herrn Pickwicks linke Hand und der Stallknecht reichte ihm die Peitsche in seine rechte. »Brrr«, rief Herr Pickwick, als das große Tier eine entschiedene Neigung an den Tag legte, den Wagen rückwärts nach dem Fenster des Gastzimmers zu drängen. »Brrr«, wiederholten Herr Snodgrass und Herr Tubman aus dem Wagen. »Es ist nur seine Munterkeit, Sir«, sagte der Stallknecht ermutigend. »Halt ihn fest, William.« Der Adjutant trat der Lebhaftigkeit des Tieres Einhalt und der Stallknecht trat zu Herrn Winkle, um ihm beim Aufsteigen Beistand zu leisten. »Auf der anderen Seite, Sir, wenn's gefällig ist«, sagte der Stallknecht. »Hol's der Teufel, der Herr will auf der unrechten Seite aufsteigen«, murmelte ein grinsender Postknecht gegen den unendlich vergnügten Kellner. Herr Winkle klomm nach dieser Instruktion in den Sattel, beinahe mit derselben Leichtigkeit, als wenn er die Wand eines Linienschiffes hätte ersteigen müssen. »Alles in Ordnung?« fragte Herr Pickwick mit einem inneren Vorgefühl, dass die Verwirrung nun erst recht losbrechen würde. »Alles in Ordnung«, versetzte Herr Winkle mit beklommener Stimme. »Nun denn, in Gottes Namen«, sagte der Stallknecht, indem er das Pferd losließ. Und fort rollte der Wagen und sofort sprengte Herr Winkle zur großen Belustigung des ganzen dienenden Guthofpersonals. »Warum geht denn der Gaul so zur Seite?« rief Herr Snodgrass im Wagen Herrn Winkle im Sattel zu. »Es ist mir unerklärlich«, erwiderte Herr Winkle, dessen Pferd in der seltsamsten Weise den Kopf nach der einen und den Schweif nach der anderen Seite der Straße gekehrt einherging. Herr Pickwick hatte keine Zeit, dies oder sonst irgendetwas zu beachten, indem alle seine körperlichen und geistigen Vermögen in der Regierung seines eigenen Pferdes konzentriert waren, welches mehrfache Eigentümlichkeiten entwickelte, die zwar von hohem Interesse für den Zuschauer, aber keineswegs für die im Wagen Sitzenden gleich unterhaltend waren. Abgesehen davon, dass es auf eine höchst unangenehme und für Herrn Pickwick sehr unbequeme Weise den Kopf beständig in die Höhe warf und so stark an den Zügeln riss, dass der Lenker dieselben kaum festzuhalten vermochte, zeigte es auch eine sonderbare Neigung, bald plötzlich einen Seitensprung zu machen, bald ebenso plötzlich wieder stillzustehen und dann wieder etliche Minuten so rasch davonzujagen, dass es Pickwick fast unmöglich fand, die Zügel festzuhalten. »Ich bitte Sie, was in aller Welt hat das Tier im Sinne?« sagte Herr Snodgrass, als das Pferd dieses Manöver zum 20. Male wiederholte. »Das weiß der Himmel«, versetzte Herr Tubman. »Es hat ganz den Anschein, als ob es scheute. Meinen Sie nicht auch?« Herr Snodgrass war im Begriff zu antworten, als er durch den Ausruf des Herrn Pickwick unterbrochen wurde. »Oh weh, ich habe die Peitsche verloren!« »Winkle«, rief Herr Snodgrass, als der Reiter auf seinem hohen Ross herantrabte, den Hut über die Ohren gezogen und von der heftigen Bewegung am ganzen Leibe zitternd, als wenn er zusammenbrechen wollte, »oh, lieber Winkle, bitte heben Sie die Peitsche auf!« Herr Winkle zog an den Zügeln des mächtigen Rosses, bis er ganz schwarz im Gesicht war, und als es ihm endlich glückte, das Pferd zum Stehen zu bringen, stieg er ab, gab Herrn Pickwick die Peitsche und schickte sich an, wieder aufzusteigen. Ob nun das große Pferd in seinem munteren Temperament ein Verlangen fühlte, sich mit Herrn Winkle einen kleinen, unschuldigen Spaß zu machen, oder ob es ihm einfiel, dass es die Reise zu seinem Vergnügen ebenso gut ohne Reiter als mit einem solchen vollenden könne, das sind Fragen, die wir natürlich nicht mit Bestimmtheit zu beantworten imstande sind. Jedenfalls ist aber so viel gewiss, dass, welchen Beweggründen das Tier auch folgen mochte, Herr Winkle kaum den Fuß in den Steigbügel gesetzt hatte, als es durch eine rasche Bewegung die Zügel über den Kopf schnellte und um ihre volle Länge zurückwich. »Ruhig, ruhig, mein gutes Tier«, rief Herr Winkle besänftigend, »komm, gutes altes Pferd.« Allein das gute Tier war taub gegen alle Schmeicheleien. Je mehr sich Herr Winkle bemühte, ihm an die Seite zu kommen, um desto mehr wich es zurück, und trotz aller möglichen guten Worte drehten sich Herr Winkle und das Pferd wohl 10 Minuten im Kreise herum und waren nach dieser Zeit doch noch ebenso weit voneinander entfernt als beim Beginne ihres Tanzes. Ein fataler Kasus unter allen Umständen, besonders aber auf einem einsamen Feldwege, wo kein Beistand zu erwarten war. »Was soll ich tun?« rief Herr Winkle, nachdem er seine Experimente noch eine geraume Zeit vergeblich fortgesetzt hatte. »Ich kann der Bestie durchaus nicht beikommen.« »Sie werden wohl am besten tun, ihn zu führen, bis wir an einen Schlagbaum gelangen«, rief ihm Herr Pickwick zu. »Aber er geht nicht mit mir«, rief Herr Winkle zurück. »Kommen Sie doch und halten Sie ihn.« Herr Pickwick war die Güte und Gefälligkeit selbst. Er warf also seinem Pferde die Zügel auf den Rücken, stieg vom Bocke und eilte Herrn Snodgrass und Herrn Tubman im Wagen zurücklassend seinem unglücklichen Gefährten zu Hülfe. Kaum sah das Pferd Herrn Pickwick mit der Peitsche in der Hand herankommen, als es seine vorher kreisende Bewegung in eine so entschieden retrograde verwandelte, dass es Herrn Winkle, der immer noch das Ende der Zügel festhielt, fast im Trabe mit sich fortriss. Herr Pickwick eilte ihm beizustehen, doch je schneller dieser vorwärts lief, desto schneller ging das Pferd rückwärts. Es scharrte dabei mit den Füßen, wühlte den Staub auf und endlich musste Herr Winkle, dem die Arme fast ausgerissen wurden, die Zügel fahren lassen. Das Pferd stutzte, schüttelte den Kopf, machte rechts um, trabte ruhig nach Rochester zurück und überließ es Herrn Winkle und Herrn Pickwick, sich gegenseitig in stummer Bestürzung anzustarren. Ein rasselndes Geräusch in einer kleinen Entfernung erregte jetzt ihre Aufmerksamkeit. Sie blickten auf. »Gott, steh mir bei«, rief der mit allen Ängsten ringende Herr Pickwick aus, »da geht auch das andere Pferd durch.« Es war nur zu wahr. Das sich selbst überlassene Tier war durch das Geräusch erschreckt worden. Was darauf geschah, lässt sich leicht vermuten. Es jagte mit dem Wagen davon. Herr Tubman sprang in die Hecke und Herr Snodgrass folgte seinem Beispiel, worauf das Pferd den Wagen an einem Brückengeländer zerschmetterte, so dass die Räder aus den Achsen fielen und der Kutschkasten von dem Bock getrennt wurde. Endlich blieb es stehen und betrachtete ruhig die Verheerung, welche es angerichtet hatte. Es war jetzt die erste Sorge des Herrn Pickwick und des Herrn Winkle, ihren unglücklichen Freunden beizuspringen, wobei sie sich zu ihrer großen Beruhigung überzeugten, dass sie außer einigen Rissen an ihren Kleidern und Ritzungen der Haut von den Dornengesträuchen keinen weiteren Schaden gelitten hatten. Das nächste, was sie nun zu tun hatten, bestand darin, das Pferd aus seinem Geschirr zu entwirren. Nach Beendigung dieses komplizierten Geschäftes gingen sie langsam weiter, das Pferd mit sich führend, indem sie den Wagen seinem Schicksal überließen. Nach Verlauf von einer Stunde erreichten sie ein kleines Wirtshaus, vor welchem zwei Ulmen, eine Krippe und ein Pfahl mit einem Schilde standen. Hinter demselben befand sich ein kleines, von wilden Hecken umgebenes Feld und zur Seite ein Küchengarten. Baufällige Scheunen und Außenbauten lagen in seltsamer Verwirrung umher. In dem Garten arbeitete ein rotköpfiger Mann, dem Herr Pickwick zurief: »He da, holla!« Der Rotkopf richtete sich empor, hielt die Hand über die Augen und starrte Herrn Pickwick und seine Gefährten eine geraume Weise gleichgültig an. »Holla!« wiederholte Herr Pickwick. »Holla!« war die Antwort des Rotkopfs. »Wie weit ist es wohl bis nach Dingley Dell?« »Starke 7 Meilen.« »Ist der Weg gut?« Nach dieser kurzen Antwort fing der rotköpfige Mann, der nun seine Neugier hinlänglich befriedigt zu haben schien, wieder an zu arbeiten. »Wir möchten gern dieses Pferd hier einstellen. Ich denke, das wird wohl angehen«, sagte Herr Pickwick. »Möchtet das Pferd hier einstellen? So?« wiederholte der Rotkopf, sich auf seinen Spaten stützend. »Freilich«, erwiderte Herr Pickwick, der sich unterdessen das Tier an der Hand der Gartenhecke genähert hatte. »Frau«, rief der Rotkopf aus dem Garten tretend und das Pferd scharf in das Auge fassend, »Frau«, eine große, knöcherne Frau in einem groben, blauen Spencer, deren Taille 1 oder 2 Zoll unter den Achselgruben saß, trat zu ihm heraus. »Können wir wohl dieses Pferd hier unterbringen, gute Frau?« fragte Herr Tubman, indem er sich ihr näherte und seinen schmeichelndsten Ton annahm. Die Frau betrachtete die Reisenden misstrauisch und der Rotkopf flüsterte ihr etwas in das Ohr. »Nee«, antwortete sie nach einiger Überlegung, »ich getraue mich nicht, es zu tun.« »Nicht getrauen?« rief Herr Pickwick aus. »Vor was fürchtet sich denn die gute Frau?« »Es hat uns erst das vorige Mal Ungelegenheit gemacht«, sagte die Frau, wieder in das Haus gehend. »Ich mag mich nicht damit befassen.« »Nun, so etwas ist mir doch in meinem Leben noch nicht vorgekommen«, sagte Herr Pickwick höchst verwundert. »Ich glaube wirklich«, flüsterte Herr Winkle seinen um ihn stehenden Freunden zu, »dass die Leute am Ende gar denken, wir wären auf eine unehrliche Weise zu dem Pferde gekommen.« »Wie?« rief Herr Pickwick höchlich entrüstet aus. Herr Winkle wiederholte bescheiden seine Vermutung. »He, da Bursche«, sagte Herr Pickwick zornig, »glaubt ihr, dass wir dieses Pferd gestohlen haben?« »Das glaube ich ganz gewiss«, erwiderte der Rotkopf mit einem Grinsen, welches seinen Mund von einem Ohr bis zum anderen verzerrte. Dann begab er sich gleichfalls in das Haus und schlug die Tür hinter sich zu. »Es ist wie ein Traum, wie ein abscheulicher Traum«, rief Herr Pickwick aus. »Sich den ganzen Tag mit einem schrecklichen Pferde umherschleppen zu müssen, das man nicht loswerden kann.« Die deprimierten Pickwickier gingen jetzt weiter, das gewaltige Tier, das ihnen im höchsten Grade entleidet war, hinter sich herziehend. Es war bereits spät am Nachmittage, als die 4 Freunde mit ihrem 4-füßigen Gefährten in den nach Manor Farm führenden Seitenweg einbogen, und obgleich sie nun dem Orte ihrer Bestimmung nahe waren, so wurde doch das Vergnügen, das sie sonst empfunden haben würden, durch den Gedanken an ihre sonderbare Erscheinung und lächerliche Lage wesentlich verringert. Zerfetzte Kleider, zerkratzte Gesichter, bestaubte Schuhe, erschöpftes Aussehen und dazu noch das Pferd, das unglückliche Pferd. Oh, wie Herr Pickwick das Tier zu allen Henkern wünschte. Er hatte schon zuvor das edle Ross von Zeit zu Zeit mit Blicken des Hasses und der Rache angesehen und mehr als einmal überschlagen, wie viel es ihn kosten würde, wenn er ihm den Hals abschnitte, und jetzt fühlte er sich umso stärker versucht, es entweder umzubringen oder in die weite Welt laufen zu lassen. Indes wurde er bei einer Wendung des Weges aus seinem unheilschwangeren Brüten durch die plötzliche Erscheinung zweier Gestalten geweckt. Es waren Herr Wardle und dessen treuer Gefährte, der fette Junge. »Mein Gott, wo sind Sie so lange gesteckt?« begann der gastliche alte Herr. »Ich habe den ganzen Tag auf Sie gewartet. Und wie strapaziert Sie aussehen!« »Was? Zerkratzte Gesichter? Doch keinen wesentlichen Schaden genommen, hoffe ich. Wie? Freue mich sehr, dies zu hören. Umgeworfen? Nun, das kommt oft in unserer Gegend vor. Joe, der verwünschte Bursche, schläft schon wieder. Joe, nimm dem Herrn das Pferd ab und bring es in den Stall.« Der fette Junge schleifte das Pferd langsam nach, während Herr Wardle den Besuchern sein Bedauern über ihr Abenteuer ausdrückte, soweit sie die Mitteilung desselben für passend gefunden hatten, und sie sodann in die Küche führte. »Hier wollen wir Sie vor allen Dingen ein wenig zurechtstutzen«, sagte der alte Herr, »und Sie dann zu der Gesellschaft in das Wohnzimmer führen. Emma, den Kirschengeist. Hannchen, eine Nähnadel und Zwirn. Marie, Waschwasser und Handtücher. Rasch, ihr Mädchen, sputet euch!« Drei oder vier handfeste Mägde eilten sogleich, um die verschiedensten Requisiten herbeizuschaffen, während zwei männliche Dienstboten mit großen Köpfen und runden Gesichtern von ihren Sitzen in der Kaminecke, wo sie, ob es gleich Mai war, am Feuer hockten, als wenn es um Weihnachten gewesen wäre, aufstanden und in dunklen Winkeln verschwanden, aus denen sie bald nachher mit einem halben Dutzend Bürsten und mit Schuhwichsel wieder auftauchten. »Tummelt euch«, sagte der alte Herr nochmals. Er bedurfte jedoch dieser Mahnung nicht, denn die eine Magd schenkte bereits Kirschengeist ein, eine andere brachte Waschwasser, und indem einer von den Männern Herrn Pickwick am Bein fasste, auf die Gefahr hin, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen, fing er an, dessen Stiefel dermaßen zu bürsten, dass sie brennend heiß wurden, während der andere Herrn Winkle mit einer mächtigen Kleiderbürste bearbeitete und bei dieser Operation den zischenden Ton von sich gab, den Stallknechte gewöhnlich hören lassen, wenn sie ein Pferd striegeln. Nachdem Herr Snodgrass seine Waschungen beendet hatte, stellte er sich mit dem Rücken an das Feuer und überschaute, behaglich seinen Kirschengeist schlürfend, die Küche. Er beschreibt sie als einen großen, mit Backsteinen gepflasterten und mit einem geräumigen Kamine versehenen Raum, die Decke verziert mit Schinken, Speckseiten und Zwiebelreihen, die Wände mit Hetzpeitschen, Sätteln, Zäumen und einem alten verrosteten Gewehr, unter welchem stand geladen, was es auch laut derselben Quelle vor wenigstens einem halben Jahrhundert gewesen war. In der einen Ecke pickte eine ehrwürdige alte Wanduhr, und eine silberne von gleichem Alter hing an einem der vielen Haken über dem Anrichttische. »Fertig?« fragte der alte Herr, als seine Gäste gewaschen, geflickt, gebürstet und mit Branntwein erquickt waren. »Stehen zu Dienste«, versetzte Herr Pickwick. »So bitte ich Sie, mit mir zu kommen«, fuhr Herr Wardle fort und führte sie durch mehrere dunkle Gänge in das Wohnzimmer, gefolgt von Herrn Tubman, der einige Augenblicke gezögert hatte, um von Emma einen Kuss zu erhaschen, wofür er gebührend durch einiges Zurückstoßen und Kratzen gezüchtigt wurde. »Willkommen«, sagte der gastliche Wirt, die Tür öffnend und eintretend, um sie anzumelden. »Willkommen, meine Herren, in meiner Farm.« Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 28. Februar 2025.